Am 5. Juli gewährten die Mitglieder der Delegation des Kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation, die sich zu Besuch in der TVIAK aufhalten, einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Der Delegationsleiter Ulasim Isakov, erster Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, sagte, durch den Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 solle sich die Welt mit der grenzenlosen Macht von Korea, das die Aggressionskriegsmachenschaften der USA durchkreuzen könne, besser vertraut gemacht haben. Der gelungene Raketentestschuss habe die unbesiegbare Macht und Stärke von Songun Korea erneut weltweit demonstriert. Das Mitglied der Delegation Artjom Samsonov sprach, es sei ein legitimes Selbstschutzrecht eines souveränen Staates, dass Korea seine Atomstreitkräfte eon verstärkt und sich die interkontinentale ballistische Rakete angeeignet habe. Und das weitere Delegationsmitglied Anatoly Dolgachev betonte, dass das koreanische Volk trotz der barbarischen Sanktionen der feindseligen Kräfte die Welt in Erstaunen versetzt und eine mächtige atomare Kriegsabschreckungskraft geschaffen habe.